Im Halse rau, im Kopf leer, im Sack den sauren Sängerlohn. So gehe ich heim, die Lippe schwer, und höre sie vom Weitem schon. Dies Blechgelächter kenne ich, sie haben jemanden aufgespießt, wahrscheinlich sogar gerade mich. Der Nachbar grinst, als er mich grüßt, und meine Frau öffnet das Tor. Sie beißt und flüstert in mein Ohr. Da hocken die Kumpanen und saufen deinen Wein, und jeder weiß noch mehr als der andere, und sie schreien. Und sie singen und sie quasseln, lügen sich die Hucke voll, und jeder weiß, wie's richtig ist und wie man's machen soll. Ja, sie sind da, kaum einer fehlt, und alle schauen mich lächelnd an, so aufrichtig, und einer hält das Glas mir hin zum Gruß, und dann erklären sie, wie gut ich sei, wenn nur der Wein so wär wie ich. Ein Platz ist unterm Tisch noch frei, und dahin schiebt und drückt man mich im Arm, das Tischbein klemmt mich hier und über vor und neben mir. Da hocken die Kumpanen und saufen meinen Wein, und jeder weiß noch mehr als der andere, und sie schreien. Und sie singen und sie quasseln, lügen sich die Hucke voll, und jeder weiß, wie's richtig ist und wie man's machen soll. Weltpolitik ist schon gemacht, zum Essen komm ich auch zu spät. Mein Vorschlag wird sofort verlacht, dass man jetzt still nach Hause geht. Die Mädchen, die mal, werden gezählt und Motorhauben aufgeklappt. Dann wird erklärt, wie man viel Geld sehr schnell verdient und nicht berappt. Und jedem, der ein Liedchen singt, dem sagt man, dass man's so nicht bringt. Ja, so hocken die Kumpanen und saufen meinen Wein, und jeder weiß noch mehr als der andere, und sie schreien. Und sie singen und sie quasseln, lügen sich die Hucke voll, und jeder weiß, wie's richtig ist und wie man's machen soll. Dann kommt das Mitleid und man spricht von denen, die jetzt nicht hier sind. So schlecht seien sie im Grunde nicht, nur unglücklich veranlagt. Und wenn sie vielleicht ein bisschen mehr, doch keiner könnt aus seiner Haut, wenn bloß nicht, na, ihr wisst schon wer. Und sagen dürft man's nicht mal laut, egal, sie täten einem leid, und tiefe Freundschaft macht sich breit unter alle den Kumpanen, und die saufen meinen Wein, und jeder weiß noch mehr als der andere, und sie schreien. Und sie singen und sie quasseln, lügen sich die Hucke voll, und jeder weiß, wie's richtig ist und wie man's machen soll. Jetzt stimmt man zu, sagt, warum nicht, lässt Fünfe ruhig mal gerade sein, holt Atem, nickt, wenn jemand spricht, das ist die Zeit, ich greife ein, erklär einen Zusammenhang mit sanften Worten, kurz und klug, und red vielleicht ein Stündchen lang, bis alle schreien, nun sei's genug. Ich widerlege, werde laut, und bis der späte Morgen graut. Da hocken wir Kumpanen und saufen unseren Wein, und jeder weiß noch mehr als der andere, und wir schreien. Und wir singen und wir quasseln, lügen uns die Hucke voll, und jeder weiß, wie's richtig ist und wie man's machen soll.